Fügung. Hörspiel von John Burnside. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Dies ist eine Geschichte vom Ende der Kindheit. Von jenen letzten Tagen, in denen alles zufällig geschah. Und keine Erklärung, klänge sie auch noch so plausibel, uns gänzlich zufriedenstellte. Es war eine Zeit der Geheimniskrämerei. Aber auch der absurden Ehrlichkeit. Eine Zeit, in der wir alle weniger wussten, als wir zu glauben meinten. Und weit mehr, als wir zu wissen vorgaben. Jene von uns, die diese Zeit überlebten, können von Glück reden, wenn sie zurückschauen und das Geschehene als Erzählung zu begreifen vermögen. Eine Geschichte, die anderen widerfuhr und uns nur im Vorübergehen streifte. Der Ansicht sind wir zumindest hier, in dieser Gegend. Geglaubt haben wir es damals jedoch nicht. Wir hielten uns für seltsame, unbändige Geschöpfe der Gegenwart, aufgeweckt, gescheit und fürs Unmögliche bereit. Wir waren es, die in den Waldstreifen hockten, Bannzauber verhängten und stümperhaft jene Tiere folterten, die unsere Pfade kreuzten. Kindliche Konnoisseure von Hutnadel und selbstgebrauten Giften. Wir waren es, die mit Streichhölzern und Rasierklingen spielten. Draußen im Sumpfland, wo wir für ein, zwei Stunden vergessen konnten, dass es die Stadt überhaupt gab. An Allerheiligen sahen wir Teufel unseren Blick in den Spiegel erwidern. Und Gespenster im Schnee am Neujahrsmorgen. Während zugleich unsere Jugendträume von Liebe und Grauen brodelten. Und der Rest der Welt seinem eintönigen Geschäft nachging, stets hoffend, eine gesicherte Zukunft dafür einzuhandeln. Ein Schicksal, das sie nicht herausforderte. Was aber blieb, das sich herausfordern ließe, dass man lieben, dem man sich ergeben konnte. Wir wollten keine gesicherte Zukunft. Wir konnten uns nicht vorstellen, irgendwas von dem zu wollen, was wir so widerstrebend geerbt hatten. Wir wollten die Welt. Und wir bekamen eine sterbende Bergarbeiterstadt, wo sich nichts änderte außer dem Wetter. Hier hat sich im Laufe der Jahre nur wenig getan. Und doch ist alles anders geworden. Die alten Mietskasernen in Eskdale wurden abgerissen. Und an ihrer Stelle bezahlbare Häuser errichtet, auch wenn ich keinen Menschen kenne, der sie bezahlen könnte. Man hat das Lichtspielhaus abgerissen und ein Parkhaus hingesetzt, damit die Leute aus den Neubausiedlungen irgendwo parken können, wenn sie zum Einkaufen in die Stadt kommen. Obwohl sie meist zum Einkaufszentrum fahren, weil es da mehr Auswahl gibt und alles billiger ist. Auch der alte Schlachthof wurde abgerissen. Und der Typ, dem das ganze Land auf der Ostseite gehörte, hat die Waldstreifen abholzen und Windräder hinstellen lassen, um die Subventionen zu kassieren. Schlimmer ging es nicht, denn das war der Ort, an dem meine Kindheit lebendig gewesen war. Ein Flecken Land auf halber Strecke des alten Ackerwegs. Der Name stand nicht in den Karten, so haben wir ihn genannt. Ein tief ausgetretener Pfad, der durchs Buchengehölz zum Sumpfland führte. Ein Feldweg zu dem, was das nirgendwo gewesen sein könnte. Zu verborgenen Schlupfwinkeln und animalischer Wachsamkeit. Obwohl wir nur selten Tiere sahen, wussten wir, dass da draußen immer etwas war, das uns beobachtete. Füchse. Rotwild. Manchmal Kreaturen, deren Namen wir nicht einmal kannten. Und die für ein, zwei Augenblicke aus dem Wald traten, um sich dann von dem abzuwenden, was sie von unserer Welt sahen. Und zurückzukehren zu dem, was sie kannten. Auf Auf halber Strecke des Ackerwegs, genau in der Mitte zwischen Stadt und Wildnis, stand ein flacher Bau mit klappriger grüner Tür, die Ritzen im Mauerwerk mit Federn und gemahlenen Knochen verstopft. Fenster waren zu sehen. Aber die meisten hatten keine Scheiben mehr. Und gab es doch noch welche, waren sie von einer dicken Staubschicht und alten Sackleinen verdeckt. Das war der Schlachthof. Damals. Ein niedriges Sandsteingebäude, umstellt von einer Trockensteinmauer, die auch einen Hof voller Müll und Schlacke einschloss. Hinter den Wänden verborgen eine lange, unaussprechliche Geschichte von Blut und Asche. Und dahin lief ich, wenn ich genug von unseren kindlichen Spielen draußen im Sumpfland hatte, um mich unweit der Tür aufzuhalten, bis sie irgendwann geöffnet wurde, was nicht oft geschah. Doch wenn, dann kam der Schlechte heraus, um eine zu rauchen. Im Rücken die Faszination und den Geruch des Todes. Das halbe Lächeln zu wehmütig, um für grausam gehalten werden zu können. Es mag seltsam scheinen, so etwas jetzt zu sagen, doch war er ein attraktiver Mann. Groß, ruhig und sanft, wie er da in der Tür stand. Und auch wenn ich es damals nicht wusste, auch wenn mich jenes Tun faszinierte, dem er wenige Schritte tiefer im zwielichtigen steinernen Innern nachging, hatte ich doch schon immer den blutbespritzten Saum seiner Schürze berühren wollen, wenn er aus dem Gestank der Schlachtkammer und vor die Tür trat, um sich eine Zigarette zu drehen. In den Augen kaum die fahle Andeutung einer Trance, so als hätte er sich insgeheim irgendwo in seinem tiefsten Innern einem fernen Zustand verschrieben, den ich mir damals nie erlaubt hätte, als Liebe zu missdeuten. Und doch war es Liebe, was ich in seinem Gesicht sah. Ein altes, unauslöschliches Licht, das ihm blieb, obwohl er Tag für Tag mit Blut und Kadavern umging. Sein Name war George Taylor. Und jedermann wusste, dass er irgendwo eine Frau hatte. Eine Frau, die er verließ, als er hierher kam und die Arbeit im Schlachthof annahm. Es hieß, er schicke ihr gelegentlich ein wenig Geld und dass er sich freue, von ihr fort zu sein. Eine gefühllose, hartherzige Schlampe, hatte meine Mutter sie mal beiläufig genannt. Auch wenn ich nicht weiß, woher sie das wissen wollte. Es schockierte mich, dass sie solche Worte in den Mund nahm. Andere Leute sagten allerdings ziemlich dasselbe. Hätten sie es also je gesehen, hätten sie gleich geahnt, dass das Licht in George Taylors Augen nicht seiner Frau galt. Was vermutlich nichts zu besagen hatte, hartherzige Schlampe hin oder her. Wäre der Tag, an dem dieser Fremde das Schicksal versuchte und an dem diese alte Geschichte beginnt, nicht der Tag gewesen, an dem die Stadtleute die Sache mit ihm und Carol Poole herausgefunden hatten. Carol Poole. Wie alt war sie damals? 16? 17? Und George Taylor um die 30. Vielleicht älter. Kein Wunder also, dass sie es geheim halten wollten, die beiden. Auch wenn an einem Ort wie diesem nichts lange geheim bleibt, das Licht in George Taylors Augen hätte ihn außerdem früher oder später verraten. Obwohl jedermann in der Stadt die Pools kannte und wusste, wer sie waren, zeigten sich die anständigen und rechtschaffenen Leute doch entsetzt, als sie die Wahrheit über das erfuhren, was dort draußen vor sich gegangen war. Am Ackerweg, auf halber Strecke zwischen Stadt und Wildnis. Auch wenn die Pools widerlich und habgierig waren und jedermann in der Stadt Geschichten über die Gehässigkeit vom älteren Pool zu erzählen wusste oder über die brutale Blödheit des Sohnes, war es trotzdem nicht richtig, dass ein erwachsener Mann ein solches Mädchen derart ausnutzte. Carol war ein simples Geschöpf, eine halbe Portion, die keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Hatte sie nicht schon genug zu erdulden? Nicht bloß den alten Mann mit seinen unschicklichen Händen und dem dreckigen Mundwerk oder den großen Bruder, der sie wie eine Küchenmagd behandelte. Dabei wären die beiden schon schlimm genug gewesen. Nein, sie musste auch noch mit der anderen fertig werden, dieser Morag. Der junge Davy hatte Morag Rogers vor 5 Jahren von Coaltown heimgebracht Und 2 Monate später standen sie vor dem Traualtar. Die mausgraue Kleine aus der Wohnsiedlung, die ihr Glück nicht fassen konnte, in eine solche Familie einzuheiraten. Eine mit einem großen Haus. Der Carrick Farm, die der Alte Tom Baxter abgeluchst hatte. Um gar nicht erst von den gut 600 Morgen Land drumherum zu reden. Man konnte sich denken, wie viele Zuschüsse das einbrachte. Sie bekam sogar ihr eigenes Pferd. Und es dauerte nicht lang. Da stolzierte sie umher, als gehörte ihr das Ganze. Natürlich brummelten einige Leute düster, dass selbst so ein verschlagenes kleines Luder wie diese Morag nicht scharf darauf gewesen wäre, die Dame des Hauses zu spielen, wenn sie gewusst hätte, welchen Preis sie dafür zahlen musste. »Stellt euch vor, ihr müsstet diesen Davy küssen«, sagte Tante Margaret eines Abends, als alle Erwachsenen am Tisch vor ihren Whiskys und Sektgläsern saßen. Meine Mutter nickte und verzog angewidert das Gesicht. »Ei«, sagte sie, »stellt euch das mal vor.« Sie brachte den Satz nicht zu Ende, aber alle wussten, was sie meinte, und die Frauen lachten, während mein Dad und sein Bruder Tom die Gelegenheit nutzten und rasch ihre Gläser wieder füllten. Selbst jedem Kind war damit klar, dass die Pools nicht gerade beliebt waren. Das mit dem Lügen, Betrügen und der schieren Sturheit der Leute auf Carrick Farm hatte eine lange Geschichte. Wer es verhindern konnte, mit denen Geschäfte zu machen, ging ihnen aus dem Weg. Nur Carol war da anders. Sie war nicht besonders helle. Ehrlich gesagt, einige Leute aus der Stadt vermuteten, dass sie einen kleinen Dachschaden hatte. Aber letztlich war sie auch nur ein Mädchen. Und besaß ein gutes Herz. Sie war 5, als ihre Mutter starb. Also wurde sie von ihrem Alten und ihrem Bruder Davy aufgezogen. Was nicht besonders lustig gewesen sein dürfte. Und sicher wurde es noch schlimmer, als Morag auftauchte. Kein Wunder also, dass Carol ihr halbes Leben draußen verbrachte, durch den Wald stromerte oder in der Bushaltestelle vor der Bibliothek hockte und dem Treiben der Welt zusah. Ich denke, so hat sie auch George Taylor kennengelernt. Durch Zufall, was nur ein anderes Wort für Schicksal ist. Der Alte wird sich gewiss nicht darum geschert haben, was Carol machte. Töchter zählten in seiner Welt nicht viel. Er wollte das Haus sauber und das Essen auf dem Tisch haben, sobald er heimkam. Ansonsten konnte das Weibervolk machen, was es wollte. Solange es nur leise und unauffällig geschah. Der junge Davy dürfte ziemlich dieselbe Einstellung gehabt haben. Zumindest soweit es seine Schwester betraf. Sie gehörte zum Hof, genau wie die Tiere oder die Maschinen, auch wenn sie nicht ganz so wertvoll war. Nein, niemanden kümmerte es, was Carol trieb, wie glücklich, unglücklich oder wie einsam sie war. Zumindest nicht, bis sie begann, sich mit George Taylor einzulassen. Da war sie dann plötzlich ihr Augapfel. Die arme, irre geleitete Schwester, die vor den Folgen des eigenen Leichtsinns gerettet werden musste. Daddys kleiner Engel, jedermanns bestes Stück. Es war wie in diesem biblischen Gleichnis, in dem der Hirte eines seiner Lämmer verliert und alles stehen und liegen lässt, um danach zu suchen. Für den alten Pool war ein Schaf ein Stück Vieh. Lebendgut, das wichtig war, weil es Geld einbrachte. Wer ihn und den jungen Davy je draußen auf der Weide gesehen hat, wie sie trächtige Schafe zum Lammen reinholten, der wusste gleich, dass sie es mit Pflege und Sorge nicht so hatten. Zumindest sorgten sie sich nicht um das Tier selbst. Sie waren wie Lagerarbeiter, die Sachen transportierten. Güter, bewegliche Habe, Vieh. Das reichte weit zurück. Ein Schaf oder eine Tochter. Was machte das schon? Wertvoll wurde etwas nicht, weil es Wert an sich hatte. Wertvoll wurde es dadurch, weil es ihnen gehörte und niemandem sonst. Mm-hmm. kein Mensch weiß, was George Taylor und Carol Poole zusammengebracht hat. Außer mir weiß niemand, seit wann sie zusammen waren, da sie es verblüffend lang geheim halten konnten. Ich jedoch wusste über sie Bescheid. Ich wusste es früher als alle anderen, weil ich sie gesehen hatte. Wie hätte ich sie auch nicht irgendwann sehen sollen? Ich lief ständig zum Schlachthof. Und George Taylor wusste immer, wann ich da war. Wenn die übrigen Kids durchs Sumpfland streiften, Feuer machten und Tiere jagten, um sie zu quälen, ging ich den Ackerweg zurück und setzte mich auf einen der großen Bäume, die letzten Winter bei einem Sturm umgekippt waren, um zu warten, bis George Taylor auf eine Zigarette herauskam. Und kein einziges Mal ist ihm entgangen, dass ich da war. Wahrscheinlich fand er, ich hätte auch einen kleinen Dachschaden. Nur wusste ich, es machte ihm nichts aus, dass ich mich da draußen herumtrieb. Ohne mir schmeicheln zu wollen, glaube ich, es gefiel ihm im Grunde sogar. Wie es einem Mann gefällt, einen treuen Hund an seiner Seite oder irgendwo in der Nähe zu wissen. Einen Hund, der ihn abgöttisch liebt, aber still auf Abstand bleibt. Ein Hund, dessen einziges Vergnügen darin besteht, bei ihm zu sein. Und das wiederum war sein Vergnügen. Damals wusste ich es nicht, aber heute weiß ich, dass er klug genug war, keinem Menschen zu vertrauen. Dennoch fühlte er sich manchmal einsam und er duldete mich deshalb nicht nur, sondern genoss es auch, vor die Tür zu treten und mich irgendwo am Rande seines Blickfeldes zu sehen. Nicht aufdringlich, nicht fordernd, einfach nur beobachtend. Vielleicht aber wusste ich es sogar damals schon, dass ihm meine Anwesenheit etwas bedeutete. Denn warum hätte ich sonst all die kleinen Geschenke für ihn dalassen sollen? Kennen Sie das, Zigaretten aus der Schachtel meiner Mutter? Hin und wieder eine Flasche Bier oder ein Stück Pastete, das ich aus der Vorratskammer zu stehlen gewagt hatte. Die vielen Bilder und Streichholzfiguren, die ich nur für ihn machte. Ich merkte, dass sie ihm gefiel. Auch wenn der Tausch völlig stumm ablief. Ich redete nie. Und er tat nie etwas, womit er meine unbeholfenen Geschenke anerkannt hätte. Ich schmeichle mir wirklich nicht. Denn damals wie heute wusste ich, dass ich nur zum Hintergrund seines Lebens gehörte und Teil einer Welt war, die er mit vorsichtigem Interesse musterte, zu der er aber nicht gehörte. Mit Carol war es anders. Ich könnte heute nicht mehr sagen, wie sie sich kennengelernt haben. Und ich begriff damals nicht, wie das, was zwischen ihnen geschah, etwas mit Liebe zu tun haben konnte. An allzu viel erinnere ich mich aber auch nicht mehr. Ich habe Bilder im Kopf, Schnappschüsse, im Vorübergehen gehörte Gesprächsfetzen. Doch zu wenig, um zu verstehen, worüber geredet wurde. Beim Schlachthof hatte es mir ohne Carol besser gefallen. Und wenn ich trotzdem noch hinging, dann vor allem, um aus der Stadt wegzukommen, aus dem Haus, fort von den Straßen, den Leuten. Ich lief über den Bach hinter unserem Haus und folgte ihm bis zu der Stelle, wo er breit genug für eine Brücke wurde. Ein flaches, träges Gewässer, das über lose, mit smaragdgrüner Wasserpest betüpfelte Steine strömte. Dahinter war nichts außer dem Ackerweg, der bis an den Rand meiner Welt führte, an die äußerste Grenze von allem, was wir Kids uns vorstellen konnten. Ein Ort, an dem wir glaubten, könnte man dort nur lang genug allein sein, würde selbst die Zeit stillstehen bleiben. Nur konnte man dort eben nie allein sein, weshalb ich mich lieber am Schlachthof herumtrieb, wo der Hof voll rostiger Nägel und Drahtstücke war. Die Fenster zerborsten und mit Sackleinen verhängt. Dunkle Schatten im mörderischen Dornengeflecht. Die Tür heimgesucht von Dämonen frischer Schmerzen. Den anderen Kids gefiel es hier nicht. Die Gegend jagte ihnen Angst ein, auch wenn sie es nie zugaben. Wobei ich mit den anderen Kids nicht viel zu tun hatte. Meine eigene Gesellschaft war mir lieber. Manchmal bin ich wohl mit den Nolan-Brüdern im Sumpfland unterwegs gewesen. Ich habe Bilder von Lagerfeuern im Kopf und von einer Katze, die Tom Nolan gefangen und angezündet hatte. Heute kann ich mich nur noch an wenig erinnern. Es heißt, man hat Glück, wenn man sich kaum noch erinnert. So lebt man vor allem in der Gegenwart. Erinnerungen verwirren nur, da einem die Vergangenheit stets schöner erscheint und man darunter leidet, dass man sie nicht zurückholen kann. Was verloren ist, lässt sich nicht mehr retten. Man kann das Parkhaus, die bezahlbaren Häuser und die Windräder nicht wieder abreißen, um die Welt aufs Neue so herzurichten, wie sie einmal war. Man muss sich damit abfinden und kann nur hoffen, dass einem nicht alles unter den Füßen weggezogen und verkauft wird. Vor einigen Jahren hatte ich was mit einer Frau, die ein fotografisches Gedächtnis besaß. Und da habe ich mich gefragt, wie das ist. Bleiben die Erinnerungen reglos und starr? Unveränderlich? Wie Schnappschüsse im Familienalbum? Sie sagte, sie könne es nicht beschreiben. Mir jedenfalls nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich davon halten sollte. War jedoch lange davon überzeugt, selbst nicht eine einzige echte Erinnerung zu besitzen. Ich hätte sogar behauptet, gar keine eigenen Bilder im Kopf zu haben, bloß Wörter und Ideen aus zweiter Hand. Unbestimmte, neblige Impressionen von Herbsttagen, Bauernhöfen und jenen wenigen Orten, an denen ich außerdem noch gewesen bin. Nur war das falsch. Ich besaß eine deutliche, bildhafte Erinnerung, einen kurzen Film, den ich in Gedanken von Anfang bis Ende abspulen konnte. Allerdings machte mir weniger zu schaffen, dass ich mich exakt daran erinnerte. Mehr dagegen die Tatsache, dass es so wenig Zusammenhänge mit dem gab, was ich sonst noch wusste. Ich sehe George Taylor im Schlachthof vor mir, wie er eine Zigarette raucht. George Taylor und Carol Poole, wie sie im langen, klammen Gras am Waldrand liegen. Und obwohl ich überzeugt war, dass George Taylor dazu gar nicht fähig gewesen wäre, meinte ich manchmal zu sehen, wie er ihr wehtat. Dabei rede ich nicht von Sex. Mit Sex kannte ich mich aus. Ich meine Schmerzen. Manchmal tat er etwas, was ich nicht sehen konnte, presste sie mit kräftigen Händen zu Boden. Und einmal war da auch ein Messer. Sie schrie, dann zog sie ihn an sich. Aber was er auch tat, er führte es zu Ende. Ich weiß nicht, was es war. Möglicherweise habe ich da auch etwas falsch verstanden. Selbst als sie schrie, bat sie ihn nicht aufzuhören oder sie loszulassen. Und falls er Carol wirklich wehtat, scheint es ihr nichts ausgemacht zu haben, da sie immer wieder kam. Er liebte sie. Das merkte man ihm an. Und bei einer Familie wie der ihren brauchte sie mehr Liebe als die meisten Menschen. Keine Ahnung, ob sie seine Gefühle erwiderte. Vielleicht war sie nur froh, jemanden zu haben, der merkte, dass es sie gab. Immerhin hatte ihr sicher nichts getan, womit sie nicht einverstanden gewesen wäre. Natürlich konnten sie nicht zusammen sein. Ich habe einmal gehört, wie ihm Carol das mit genau diesen Worten sagte. Wir können nicht zusammen sein. Warum nicht? Hat er zurückgefragt. Aber ich weiß nicht, was dann passierte. Irgendwie muss sie gespürt haben, dass ich in der Nähe war und lauschte. Wie ist mir schleierhaft, da ich mich hinter der Mauer versteckt hielt. Und sie standen an der Tür zum Schlachthof und teilten sich eine Zigarette. Ich habe ihnen immer gern dabei zugesehen, wie sie nie jeder für sich rauchten, sondern sich immer eine teilten. Carol nahm ihn am Arm und zusammen gingen sie ins Haus und schlossen hinter sich die Tür. Trotzdem wusste ich, Carol hatte recht, was immer George Taylor auch sagte. Sie konnten nicht zusammen sein, zumindest nicht in diesem Leben. Und vielleicht sind sie deshalb unvorsichtig geworden, obwohl sie doch lange übervorsichtig gewesen waren. Vielleicht wussten sie es beide. Bald nach diesem Gespräch wurde ihr Geheimnis plötzlich bekannt. In dieser Gegend wird gern getratscht. Bestimmt, weil es sonst nicht viel zu tun gibt. Man tratscht und macht unheilschwangere Andeutungen. Meine Mutter erzählte eines Nachmittags, als in der Stadt bereits Gerüchte umgingen, meiner Tante Margaret die ganze Geschichte prühwarm. Alle Welt hat sich da gefragt, wie die Pools wohl reagieren würden. Das nimmt noch ein böses Ende, sagte meine Mutter, während sie in der Küche saß und Tee trank. Tante Margaret dachte einen Moment nach und erwiderte dann, nimmt nicht alles ein böses Ende, woraufhin sie beide lachen mussten. Nur war es kein richtiges Lachen. Und einige Sekunden später schüttelte meine Mutter den Kopf. Ganz richtig, das nimmt noch ein böses Ende, sagte sie. Und beide nickten, in gemeinsamer Weisheit vereint. Was passieren soll, das passiert, sagte Tante Margaret dann und genehmigte sich den letzten Butterkeks auf dem Teller. Jenen, von dem ich gehofft hatte, dass meine Mutter ihn für mich übrig lassen würde. Manchmal sehe ich George Taylor. Ich will das nicht. Aber die Toten sind nun einmal überall um uns herum. Und er ist der Einzige, dessen Geschichte ich wirklich kenne. Die Toten sind überall. Nur sind sie nicht, was sie einmal waren. Und auch wenn sie uns nicht mehr kennen, schauen sie in diesen Augustnächten vorbei, nähern sich auf Schleichwegen, verstohlen wie entflohene Sträflinge in einem alten Fernsehfilm. Rasch und beinahe unsichtbar. Weshalb wir ihnen nur zufällig begegnen, wenn wir im grauen Dämmer zur Frühschicht aufbrechen. Oder in den Morgenstunden von einer Party nach Hause kommen. Und wenn ich George Taylor sehe, macht mir das keine Angst. Erinnert es mich doch höchstens an eine alte Gespenstergeschichte, wie man sie sich am Lagerfeuer im Wald erzählt. Dabei ist es eigentlich keine richtige Begegnung. Eher ein unvermitteltes, flüchtiges Gefühl, das mir noch stundenlang nachhängt, obwohl es nur wenige Sekunden dauerte. Ein Gefühl, vielleicht auch ein lang unterdrücktes Wiederbegreifen, dass nichts hier endgültig sicher ist. Die Bäume nicht, auch nicht das Haus an der Straße, die Häuser in Eskdale nicht oder die kirschroten und silberfarbenen Lichter an den Laderampen des neuen Milchbetriebs draußen, wo einmal der Ackerweg war. All das ist real, das weiß ich. Einen Moment lang aber ist es auch nicht wahr. Hat es etwas an sich, was nicht überzeugt. Fast wie ein Filmset. Oder die Schilderung in einem Reiseführer, die einen Ort zumindest hinsichtlich der Fakten präzise beschreibt und ihn zugleich dennoch irreal wirken lässt. Es gab keine Zeugen für die Ermordung von George Taylor. Nicht einmal mich. Ich saß in der Schule, sehnte mich nach draußen. Offiziell war es auch kein Mord, bloß ein Unfall. Irgendwie brach bei der Arbeit ein Feuer aus. Und irgendwie hat er es nicht bemerkt. Oder falls doch, kam er irgendwie nicht raus. Was ziemlich irrsinnig ist, wenn man auch nur ein bisschen darüber nachdenkt. Das Gebäude war voller Fenster. Einige hatten nicht einmal Fensterscheiben. Die waren nur mit Sackleinen verhängt. Und selbst wenn ihm das Feuer erst nicht aufgefallen wäre, hätte er später immer noch rauslaufen können. Ich glaube nicht, dass George Taylor noch bei Bewusstsein war, als das Feuer ausbrach. Womöglich hat er nicht einmal mehr gelebt. Irgendwer ist zu ihm. Er ist vielleicht bloß, um mit ihm zu reden. Vielleicht aber hatte er auch von Anfang an vor, George Taylor zu beseitigen. Dann wurde er bewusstlos geschlagen oder umgebracht. Und die Mörder? Es muss mehr als eine Person gewesen sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es die ganze Sippschaft der Pools gewesen ist. Die Mörder gerieten dann jedenfalls in Panik und haben das Haus angesteckt. Oder das war von Anfang an ihr Plan, George Taylor töten und anschließend den Schlachthof abfackeln, um alle Spuren zu beseitigen. Falls Sie das vorgehabt haben, hat es funktioniert. Ich fürchte bloß, Sie wären sowieso ungeschoren davon gekommen, dass sich kein Mensch auch nur die Bohne für George Taylor interessierte. Und fast alle hatten, und sei es auch noch so ungern, irgendwelche Geschäfte mit den Pools laufen. So lauteten nun mal die Regeln, okay? Leg dich nicht mit denen an, die mehr Geld oder Land haben. Stell denen keine unbequemen Fragen, die hier schon seit Generationen auf dem Rücken anderer Leute leben, die sämtliche Subventionen einstreichen und den Ton angeben. Hinter vorgehaltener Hand kann man flüstern, was man will. Aber wer mit dem Finger auf diese Leute zeigt, der kriegt Ärger. Außerdem hatte niemand irgendwelche Beweise. Niemand außer mir. Ich besaß ein winziges Fitzelchen von Beweis. Auch wenn das vor Gericht nicht im Mindesten standgehalten hätte. Was mir auch früher schon klar war, hatte ich doch bloß etwas Alufolie, das von irgendwem zerknüllt und weggeworfen und von mir zufällig gefunden worden war, damals am Tag nach George Taylors Tod, als ich mir die ausgebrannten Ruinen ansah. Dass ich es gefunden hatte, war purer Zufall. Ein Wunder fast, könnte man sagen. Aber ich habe es gleich erkannt. Denn ich war es, der es auf die Fensterbank vom Schlachthof gelegt hatte. Eines meiner kleinen Geschenke für George Taylor. Als ich es hinlegte, war es wie eine Schale geformt gewesen, wie ein Pokal oder Kelch. Und ich hatte es eigenhändig und sehr sorgfältig und mit Bedacht geformt. Ein Zeichen meiner Wertschätzung für einen Mann, der meist so tat, als wenn er mich gar nicht bemerkte. Es war kein besonders tolles Geschenk. Meine Mutter hatte mir einige Tage zuvor gezeigt, wie man einen Vogel, ein Tier oder eine kleine Trophäenschale aus Alufolie falten konnte. Und ich hatte gewollt, dass George Taylor die Schale bekam. Damit er verstand, dass ich ihn liebte. Denn ich habe ihn geliebt damals. Und vielleicht auch heute noch. Nicht wie einen Vater, aber vielleicht wie einen idealen älteren Bruder, dessen Glück mich glücklich machte. Er war mit Carol Poole glücklich gewesen. Glücklich auf seine stille Art. Auch wenn er ihr hin und wieder wehtat und sie nicht zusammen sein konnten. Jedenfalls war sie mit ihm glücklicher gewesen, als ich es geahnt hatte. Warum hätte sie sonst 3 Tage nach dem Brand in die Spülküche der Carrick Farm gehen und sich mit dem Gewehr ihres Vaters das Hirn wegpusten sollen? Falls die Pools George Taylor getötet haben, um ihr kleines Mädchen zu retten, hatten sie einen schwerwiegenden Fehler begangen. Und genau das wollte sie ihnen damit klarmachen, als sie sich auf diese Weise in ihrem Haus umbrachte. Darüber hinaus wollte sie ihnen noch etwas zu verstehen geben. Sie sagte, seht her, selbst wenn ihr noch so viel Geld, Land und Einfluss in dieser Gegend habt, ich halte nichts davon. Sie sagte, auch wenn ihr noch so viel habt, habt ihr doch das eine nicht, worauf es ankommt. Und verzeiht, wenn das jetzt schnulzig klingt, das eine, worauf es ankommt, ist Liebe. Akzeptiert man, dass man wen liebt, dann fordert man womöglich das Schicksal heraus. Nur ist es besser als die Alternative, die da hieße, gar kein Schicksal zu haben. Kein Schicksal und keine Bestimmung. Bloß blinde Selbstsucht. Gier. Und dieses leere Gefühl der eigenen Seele in der Nacht, wenn einen alles einholt und man man wach im Bett liegt und denkt, mein Gott, was habe ich nur getan? Man kann das Schicksal herausfordern und muss damit rechnen, dass es reagiert. Nur reagiert es nie so, wie man es erwartet. Kurzfristig lassen sich die Dinge erklären. Das ist unfair. Das war nicht in Ordnung. Langfristig aber bleibt das Schicksal ein Rätsel. Eigentlich interessiert es sich nicht für unsere Angelegenheiten. Geht es ihm doch allein um die lange inhumane Geschichte, die sich um uns herum entfaltet, die wir aber nie verstehen können. Deshalb werden die Schuldigen nicht bestraft. Zumindest nicht so, wie man es erwarten würde. Ich wusste, die Pools waren für das verantwortlich, was mit George Taylor passiert war. Ich wusste es, weil ich den jungen Davy vor meinem inneren Auge sah, wie er mein kleines Geschenk fand und es mit grimmigem, selbstgerechtem Vergnügen zu nichts zermalmte, um es dann wegzuwerfen. Vielleicht hat er gedacht, es sei von Carol. Wahrscheinlich aber ist, dass er überhaupt nicht gedacht hat. Wäre es jemand anderes gewesen, wäre das winzige Indiz nie gefunden worden. Damals aber besaß ich und besitze ihn vielleicht sogar heute noch, den forensischen Blick, sowie eine schon fast lächerliche Aufmerksamkeit fürs Detail in jenen Dingen, die mir wichtig sind. Weshalb ich, als ich den winzigen Aluball fand, sofort verstand. Nur was sollte ich sagen? Was konnte ich tun? Irgendein Behördenmensch hätte es mit den Pools aufnehmen und sie vor Gericht bringen sollen. Aber dass das passieren würde, hat niemand geglaubt, ich am allerwenigsten. Vielleicht lag darin ja eine Art Gerechtigkeit. Erst in Carols Selbstmord. Und dann, als die Tage, Wochen, Jahre vergingen, in der Gewissheit, die wir alle in unseren einsamsten, stillsten Momenten teilten. Die Gewissheit nämlich, dass die Pools ihr Leben lang für ihre Sünden gelitten hatten. Sie hatten gelitten. Und sie wurden auf bestmögliche Weise bestraft. So wie uns das Schicksal gern bestraft. Lang schon, ehe die Pools taten, was immer sie George Taylor angetan haben. Und sie litten auch, als sie Carol verloren. Ich will nicht behaupten, dass ihnen viel an ihr gelegen hätte. Doch setzte ihnen die Schande zu, die ihr Tod über sie brachte. Und die Schande setzte ihnen zu, weil sie anderen Leuten die Augen öffnete. Oder zu der stummen Einsicht brachte, dass die Pools verkümmert waren. Hässlich und gemein, was genau dem entsprach, was sie in ihren einsamsten, stillsten Augenblicken schon immer gewusst hatten. Vielleicht klingt das jetzt melodramatisch. Doch war dies der Grund, warum die Pools nicht lieben konnten. Deshalb ging es ihnen nur ums Geld. Darum, was zu besitzen und das zu beschützen, was sie zu haben glaubten. Was natürlich auch Carol einschloss. Dabei hätten ihnen alle, die damals hier lebten, sagen können, dass jeder, der etwas ungebrochen wertschätzen will, lernen muss, es mit anderen zu teilen. Und dennoch strafte das Schicksal die Pools auf direkterem Wege, auch wenn es eine Weile dauerte. »Ja?« Es geschah 3 Jahre nach dem Brand, kam für sie aber zu einer extrem ungünstigen Zeit, da der alte krank da niederlag und die kleine Morag außer Rand und Band geriet, sich mit ihrer alten Gang herumtrieb und vermutlich eine Affäre mit einem der Jungs aus Coaltown hatte. Vielleicht funktioniert das Schicksal ja so. Vielleicht gehen hier Schicksal und Gerechtigkeit ineinander über. Jedenfalls entfaltet es sich nicht in unserem Tempo und hält auch nicht die übliche Arbeitszeit ein. Doch irgendwann fordert es seinen Tribut und funktioniert auf ihm eigene Weise, wo niemand sein Wirken deutlich erkennt. Mal in der Spülküche einer leidgeprüften Farm, mal draußen in der Wildnis, im Sumpfland, wenn die frechen Kids in der Schule hocken oder sich im Kino eine billige Vormittagsvorführung ansehen. Es wählt Zeit und Ort. Dann schlägt es zu. Weshalb alle, obwohl sie es öffentlich nie zugeben würden, wussten, dass Davy Pools scheinbar unvermittelter Tod eine Strafe war. Ein Schicksalsschlag, zu dem es aus bestimmtem Grund draußen im Sumpfland kam. So wie sich auch Carol aus bestimmtem Grund in Carricks Spülküche umgebracht hatte. Womit ich nicht behaupten will, dass die Wildnis, der Wald, das Sumpfland oder die jenseits gelegenen Orte, von denen wir Kids nur träumten. Also, womit ich nun wirklich nicht behaupten will, dass Gott oder die Natur, oder wie man es nennen mag, über uns urteilt. Zumindest nicht so, wie die Menschen über sich und andere urteilen. Das glaube ich heute nicht und habe es auch damals nicht geglaubt. Die Wildnis nimmt unsere Verbrechen ebenso gleichgültig hin wie unsere freudvollen, glücklichen Augenblicke. Das ist mir klar. Ich behaupte auch nichts anderes. Und doch, ich weiß nicht. Die Wildnis urteilt nicht über uns. Nur, wann immer wir hingehen, können wir vielleicht nicht anders, als uns so wahrzunehmen, wie wir sein würden, schaute ein Engel oder eine Gottheit auf uns herab und prüfte unsere Seelen. Ich glaube, genau das ist auch mit Davy Pool passiert. Auf den Tag genau 3 Jahre, nachdem George Taylors Leichnam im Schlachthof ein Opfer der Flammen wurde. Offenbar war er ins Sumpfland gegangen, um Kaninchen zu schießen. Nur gehörte das nicht gerade zu seinen Gepflogenheiten. Davy Pool zog Gift dem Gewehr vor. Vielleicht wollte er nur spazieren gehen und hatte womöglich im Banne eines Aberglaubens, dem er nach dem Tod seiner Schwester verfallen war, das Gewehr als eine Art Talisman mitgenommen, damit es ihn nicht nur gegen die eine oder andere Person schützte, die ihm Böses wollte, sondern auch gegen das Schicksal selbst. Soll heißen, gegen sein unterentwickeltes, schlechtes Gewissen, wenn er denn überhaupt eines hatte. Jedenfalls denke ich, dass Folgendes passiert ist. Er kam, warum auch immer, an diesen Ort, wo die Schatten dunkler waren als sonst irgendwo. Einen Ort, an dem plötzlich Stille herrschte, und er sich allein fühlte, ungeschützt, sodass sich die Sinnlosigkeit seines Lebens wie die allerschwärzeste Wolke auf ihn herabsenkte. Und nun, ich will nicht behaupten, er hätte den Anstand besessen, sich umzubringen. Denn Leute wie die Pools klammern sich fester ans Leben als die meisten Menschen, da das Leben für sie auch so eine Art Besitz ist. Zumindest halten sie es dafür. Egal. Es war jedenfalls kein Selbstmord. Kann sein, vielleicht ist er gestolpert, dass da was passiert ist. Und er hielt das Gewehr in einem bestimmten Winkel. Vielleicht ist ihm auch wer nachgelaufen. Und dann? Und hat die ganze Sache inszeniert. Nur, damit es wie ein Unfall aussah. Wer hätte das sein sollen? Schließlich kümmerte es niemanden, was mit George Taylor war. Nur mich und Carol Poole. Aber Carol war schon lang tot. Und ich nur ein Junge, ein Kind eigentlich noch. Jedenfalls niemand, der es mit Davy Pool aufnehmen konnte. Also kann ich mir nicht denken, wer ihm im steten Nieselregen gefolgt sein und von hinten erschlagen haben soll. Mit einem Stein, den er am Rande eines der kleinen Teiche im Sumpfland fand, als Davy Poole ihm gerade den Rücken zukehrte. Es ist ein weites, offenes Terrain da draußen. Bloß buschgroße Bäume und Schilfinseln. Also nichts, wohinter man Deckung suchen kann. Man muss das Sumpfland schon ziemlich genau kennen und gut darin sein, sich leise zu verhalten und den richtigen Augenblick abzuwarten, wollte man sich von hinten an jemanden heranschleichen und ihn dann niederschlagen. Außerdem musste man die Ruhe bewahren und fest entschlossen sein, um dann Davys Gewehr zu nehmen und ihm genau da ein Loch in den Schädel zu pusten, wo die Schusswunde die mit dem Stein beigebrachte Verletzung überdecken würde. Und dann? Was dann? Wie lebt man mit sich, wenn man weiß, dass man wen umgebracht hat? Wer wollte da nicht nachts aufschrecken und fürchten, dass das Geheimnis entdeckt wurde? Ich schätze, man hielte das nur aus, wenn man sich sagte, dass man im Namen der Gerechtigkeit gehandelt hatte oder als langer Arm des Schicksals. Bloß kenne ich hier niemanden, der so denken würde. Die Leute in dieser Gegend interessieren sich nicht für Gerechtigkeit. Die können sie sich nicht leisten. Man senkt den Kopf und versucht, einfach weiterzuleben. Und wenn irgendwem was geschieht, heißt es, was passieren soll, das passiert. Und man ist dankbar dafür, dass der schwarze Engel nicht an die eigene Tür geklopft hat. Vielleicht haben Sie ja recht. Vielleicht ist das wirklich die einzige Möglichkeit, an einem Ort wie diesem nicht den Verstand zu verlieren. An einem Ort, wo alles solchen Leuten wie den Pools gehört. Dies ist eine Geschichte vom Ende der Kindheit, von jenen letzten Tagen, in denen alles zufällig geschah und keine Erklärung, klingen sie auch noch so plausibel, uns gänzlich zufriedenstellte. Ich weiß das, aber ich möchte sie so gut wie möglich erzählen. Diese Geschichte, da ich die Kluft füllen will, die sich mit George Taylors Tod auftat. Jenen Platz an der Tür, wo er seine Zigarette rauchte. Und ich möchte der Leere gedenken, die er und Carol Poole hinterließen. Eine Leere, die nichts füllen kann. Wie viele Windräder und bezahlbare Häuser auch immer dort errichtet werden, wo wir einst lebten, das Schicksal herausforderten, Teufel im Spiegel sahen. Und ja, draußen im Sumpfland unsere kindlichen Spiele mit Rasierklingen und Streichhölzern spielten. Außerdem will ich nichts erklären, denn wenn ich das täte, wüsste ich nichts weiter, als die hausbackene Lebensweisheit meiner toten Tante zu wiederholen. Was passieren soll, das passiert. Oder, um es mit anderen Worten auszudrücken, so wie George Taylor es vielleicht gesagt haben würde, hätte er versucht, Carol Poole einzureden, dass sie zusammenbleiben konnten. Sie beide, trotz allem, mit Worten, die er verstand, dass man nämlich das Schicksal herausfordern muss, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, ein anständiges Leben zu führen. Es ist der einzige Weg, jener animalischen Existenz zu entfliehen, für die sich die Pools und ihresgleichen, wie auch die meisten Menschen in dieser traurigen, sterbenden Stadt, entschieden haben. Man muss das Schicksal herausfordern, wenn man sich selbst treu bleiben will. Ansonsten erzählt man bald Geschichten, die einem gar nicht gehören. Geschichten, die zu erzählen man kein Recht hat. Geschichten, die, wenn alles getan, alles entstaubt wurde und die Leichen in ihren Gräbern liegen, schon immer anderen Leuten gehörten und einen selbst nur im Vorübergehen streiften. Nicht schicksalshaft, sondern weil man das einzig wahre Pech hat, das man haben kann. Und das ist Fügung. Fügung. Hörspiel von John Burnside. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Mit Christian Redl, Felix von Manteuffel und Elmar Roloff. Ton und Technik: Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz: Konstanze Renner. Regie: Iris Drögekamp. Produktion: Südwestrundfunk 2013.